lange Gummi, bis es knallt. Mit vier heißen Reifen kommt er überall vorbei, wenn sein muss, wer noch mit Gewalt. Vorsicht, wenn ihr ihn nur seht, dann ist es meistens schon zu spät. Besser ihr macht Platz, bevor man euch vom Asphalt kratzt. Kupplung lässt ihn kalt. Motor heulen und eine Menge Gummi bleibt auf dem Asphalt.